Deutschlandfunk. Das Feature. In der zweiten Folge unserer Reihe Deutschland 1988 erinnern wir an die Proteste gegen die geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Zum Zeitpunkt, als das Feature entsteht, vom Herbst 1986 bis zum Sommer 1987, und auch zum Zeitpunkt der Sendung im Frühjahr darauf, ahnt niemand, dass ein Jahr später das Projekt beerdigt und 2011 sogar der Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen wird. Trotzdem ist das Feature Zäune überall, Wackersdorf, ein Lehrstück von Florian Schwinn, nicht nur von zeitgeschichtlichem Interesse. Es zeigt, wie Polizei und Justiz daran scheitern, Gewalttätige von friedlichen Protesten zu unterscheiden, wie friedliche Demonstranten kriminalisiert werden und die braven Oberpfälzer in großer Zahl den Glauben an den Rechtsstaat verlieren. Wenn wir auf den G20-Gipfel vom vergangenen Sommer blicken, mit dem sich das Feature in einer Woche beschäftigt, fragt man sich, ob wir viel gelernt haben. Zäune überall. Wackersdorf, ein Lehrstück. Langzeitbeobachtungen von Florian Schwinn. Sonntagmorgen, 8 Uhr. Ein schöner Spätsommertag im Tschernobyl, ja. Auf dem Bundesgrenzschutzgelände in Schwandorf startet der erste Hubschrauber. Aufklärungsflug. Dicht über den Dächern rauscht der Helikopter hinunter zur B85, fliegt die Straße entlang bis nach Wackersdorf, dreht nach Norden über den Ort, vorbei am Wasserturm, über den Sportplatz. Geht hinunter auf Firsthöhe. Osserstraße 7, Haus Weihrauch. Der Polizeibeobachter im Cockpit registriert 3 ortsfremde Autos. Der Pilot dreht die Maschine weg. 2 Straßenzüge weiter, Herbststraße 20, Ebner. Ein Blick durchs Fernglas, nichts. Zurück zur Bundesstraße. Das Asphaltband entlang in Richtung Osten bis zum Verwaltungsgebäude der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, der DWK. Schwenk nach Nordost. Auf der Industriestraße ein paar Spaziergänger. Der Hubschrauber fliegt dicht über den Baumwipfeln zum Baugelände der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage, kurz WAA genannt. Dreht hinter dem gewaltigen Bauplatz nach Osten, schwebt über der Bahnlinie, geht weiter hinunter und rast über den Schienen zum Bahnhof Altenschwand. Hüpft dort über das Stationshäuschen der Bahn und steht über dem Waldgasthof Lorenz. Unten tobt ein Schäferhund gegen das Dröhnen an. Der Gastwirt geht zum Telefon, wählt eine Nummer. Guten Morgen, sagt der Lorenz hier, der Hubschrauber kommt. Zwei Minuten später ist er da, in Taxöldern. Vom Cockpit aus kann der Polizeibeobachter einer Wohngemeinschaft beim Frühstück zusehen. Josef Fischer ist im Stall, als der Hubschrauber über den 7 Höfen von Kölbeldorf ankommt. Er stellt die Melkmaschine ab und geht in den Futtergang, nimmt die Gabel und verteilt Grünfutter in die Tröge. Ho, ho, sagt er langsam, ho, ho, ganz ruhig. Ganz ruhig. Jetzt steht das Tosen der Rotoren über dem Dach. Die Kühe reißen nervös an den Ketten. Aus dem Bullenstall kommt unruhiges Brüllen. Ho, ho, sagt Bauer Fischer. Ganz ruhig. Der Vater kommt über den Hof, kümmert sich um die Bullen. Er muss den Hut festhalten. Stroh wirbelt auf, Staub fliegt ihm in die Augen. Kurz darauf klingelt im Gasthof Diermeier in Neuenschwand das Telefon. Der Hubschrauber kommt. Der Wirt geht in den Stall, um die Kühe zu beruhigen. Der Helikopter ist auf dem Rückflug. Er dreht über Neuenschwand nach Altenschwand, steht noch kurz über dem Infobüro der WAA-Gegner und über dem Dach beim Feuerer Hans von der Bürgerinitiative. Ruhige Lage. melden Pilot und Beobachter dem Polizeiführungsstab in der Bundesgrenzschutzkaserne Schwandorf. Ein ganz normaler Sonntag bei Wackersdorf hat begonnen. Fast 200 sind heute gekommen zur Andacht. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Alte, ganze Familien. Manche im Sonntagsstaat, einige im bayerischen Trachtenanzug, manche mit Kniebundhosen und Wanderschuhen, den Gamsbart im Hut. Zwei Punker, ein paar Dirndl, viele mit gelbem Friesennerz. Auch lokale Prominenz. Ein Oberregierungsrat, ein Landesrichter, Kreistagsabgeordnete, ein Professor, der Landrat, evangelische Pfarrer, katholische Pfarrer. Sie haben die Polizeikontrollen passiert, haben sich in die Taschen schauen lassen. Sie haben mit den Polizisten diskutiert, ob der Regenschirm eine Schlagwaffe ist, ob das Zitronenwasser in der Plastikflasche zur passiven Bewaffnung gehört. Ja, fangen wir wieder einmal an, wie schon so oft, im Namen des dreifaltigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kleiner Sönkern Hoffmann. Kleiner Sönkern Hoffmann, mir uns sonst geschenkt. Ökumenische Andacht im Taxelbener Forst. Von hier aus sind es knapp 2 Kilometer bis zum Bauzaun der Wiederaufarbeitungsanlage für atomare Brennstoffe Wackersdorf. Gewalt, hat der bayerische Ministerpräsident gesagt, da wird Gewalt gepredigt. Sie beten gegen Arbeitsplätze, hat der bayerische Justizminister gesagt, denn die WAA bringt eben Arbeitsplätze. Und die CSU-Politiker in München haben die Landesbischöfe aufgefordert, dem Predigen im Wald Einhalt zu gebieten. Jetzt wollen wir unsere Bitten zum Herrgott tragen. Herr, von dir stammt das Wort, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir glauben an deine Gegenwart und an deine Liebe. Von dir erhoffen wir Hilfe. Darum wollen wir dir unsere Bitten vorlegen. Herr, viele Menschen wagen es nicht, auf dich zu bauen. Stärke die Entschlusskraft der Zauderer. Allein auf uns gestellt neigen wir dazu, Probleme mit Gewalt zu lösen. Stärke unseren Willen zur Gewaltfreiheit. Den Geist der Erkenntnis, damit sie nur das unterstützen, was uns, unseren Mitmenschen und denen, die nach uns leben, zum Heil und Nutzen ist. Ja. Ich war eigentlich gar kein Atomgegner. Ich hab zwar gewusst, mein Mann ist ein Gegner, aber der hat mir eigentlich immer lassen, meine Gedanken, meine Ideen. Er hat zwar immer gesagt, das ist nicht gut, das lasse ich technisch gar nicht so durchführen, das ist für uns eine schlimme Energie. Und Technik ist nicht 100%ig sicher, aber ich als Frau, ich war da ein bisschen eigentlich, ich habe das immer auf Seite geschoben und habe gedacht, so wie ich es halt gehört habe, Atom ist eine saubere Energie und ich bin ein fortschrittlicher Mensch und wir müssen das haben. Marille Müller ist Hausfrau, ihr Mann Sebastian Heizungs- und Klimatechniker. Ihr Häuschen steht in Teublitz, 13 Kilometer Luftlinie von Wackersdorf entfernt. Früher sind die beiden in ihrer Freizeit gerne gewandert oder mit dem Fahrrad durch die nahen Wälder gefahren. Dann plötzlich sollte ihr Naherholungsgebiet Standort der Atomfabrik WAA werden. Niedersachsens Ministerpräsident Albrecht hatte den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage in Gorleben abgelehnt, politisch nicht durchsetzbar. Die DWK, Plutoniumtochter der bundesdeutschen Atomfirmen, ging auf die Suche nach neuen Standorten. Bayern signalisierte Interesse. 2 Jahre später sickerten die Ortsnamen durch. Schwandorf war dabei, Wackersdorf und auch Teublitz. Ich war immer gegen Kernenergie und eben gegen Atomkraftwerke, aber eben, wie eben der Mensch ist, wenn er nicht unmittelbar betroffen ist, dann geht er also nicht aus sich raus. Und wie gesagt, ich bin zur damaligen Zeit überhaupt weder auf einer Demonstration gewesen, noch sonst etwas, auf irgendeiner Nummer. Und wie ich dann das gehört habe, dass das zu uns herkommt, dann war ich wirklich schockiert. Also quasi eben die Oberpfälzer, die sind schon so deppert und so blöd, den können wir schon hinstellen. Und ich bin auch felsenfest überzeugt, dass die das niemals angenommen haben, dass da so ein energischer Widerstand zutage tritt. Die Familie sitzt in der guten Stube und erzählt, was dann kam. Nach dem ersten Schreck die Suche nach Informationen. Was das eigentlich ist, eine WAA. Was bei der sogenannten Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen geschieht. Was Uran, was Plutonium, was Radioaktivität ist. Wie sicher ist die Technik? Sebastian Müller, der Techniker, war sich von Anfang an darüber im Klaren. Er brauchte kein Tschernobyl mehr zum Beweis. Er hatte es schon immer gesagt, es gibt keine absolut sichere Technik. Und Marille, seine Frau, las, was sie in die Finger bekommen konnte. Alles über die Atomenergie, pro und contra. Sie gingen zu allen Veranstaltungen, hörten sich alle Argumente an. Dann gründeten sie mit ein paar anderen die Bürgerinitiative von Teublitz gegen die WAA. Inzwischen hat die Familie Demonstrationserfahrung. Der Vater, die Mutter, der Sohn, die Schwiegertochter, Onkel und Tante. Sie kennen die Angst vor den anrollenden Wasserwerfern, den anrückenden Helmen und Schilden und Schlagstöcken. Sie wissen, wie Chemical Maze und CS-Gas schmecken. Und dann, das war auch so schlimm, in München damals die große Demo. Da haben wir da gesehen, hat, wie die Polizei uns gegenübergestanden ist. Auch da. Das ist gesagt, wir sind da ganz friedlich die Straßen durchmarschiert. Ich war dann für sie vorne hübsch an der Spitze, weil ich da ein Spray getragen habe. Und auf einmal stürmt von der Seitenstraße stürmt der Polizeihändler raus mit ihren Stahlhelmen und mit ihren Schildern und mit den Gummigürteln. Sie haben zwar nicht eingeschlagen auf uns, aber haben die Straße abgeriegelt und haben das mit Auge in Auge gegenüberstanden. Und das war für mich als wirklich das Schlimmste, das Furchtbarste, wenn ich als friedlicher Bürger dann da aus der Polizeimacht gegenüberstehe, Auge in Auge und musst. Und dann haben sie auch dabei, also jedenfalls da in München war es so, dass diejenigen, die da oben, die hast richtig gemerkt, die haben einen richtigen Hass haben die auf uns gehabt. Und das ist also wirklich erschütternd, ist das sowas, wenn du das mitmachst. Und da habe ich da immer wieder gesagt, also ich gehe auf keine Demo mehr hin, wenn es so ist, aber wie gesagt, wenn es soweit ist, dann sage ich, ich muss hingehen, ich kann nicht. Und wie gesagt, ich mache es auch wieder nicht wegen mir mehr. Wie gesagt, ich lasse es laufen, wie es ist. Ich mache es eigentlich nur wegen meinem Buben, weil ich sage, ich mache das ganze Ding ja nichts mehr aus. Aber ich möchte von meinem Buben nicht Vorwehr verlassen, dass er mir sagt, Papa, warum hast du nichts gemacht? Warum hast du nicht dagegen gewehrt und so? Kilometer südlich von Schwandorf und Wackersdorf. Arbeitergegend. Früher haben viele hier im nahen Max-Hütte-Heidhof gearbeitet, im Eisenwerk. Über 4000 waren es in den besten Zeiten. Jetzt sind es noch 950. Stahlkrise. Die Max-Hütte schrumpft weiter. Muss schrumpfen, um zu überleben, sagen die Planer. Sanierung nennen sie es. Entlassungen sind das Ergebnis. Die Region braucht dringend Arbeit. Arbeitsplätze verspricht die DWK. Die Atomfabrik WAA soll Arbeitsplätze schaffen. Über 2000, sagt die DWK. Aber die Menschen wollen sie nicht. Nicht diese Arbeitsplätze. Nicht um diesen Preis, sagt Sebastian Müller aus Teublitz. Und Dionys Jobst aus Teublitz versteht das nicht. Ich wollte ja für diesen Raum nichts Böses. Möchte weder die Menschen in Angst und Schrecken versetzen, noch hier die Umwelt kaputt machen. Ich bin Oberpfälzer mit Leib und Seele. Und wenn ich die Befürchtung haben müsste, dass diese WAA für Mensch und Umwelt schädlich ist, dass die Gefahren, die ein solches Industriewerk oder eine solche chemische Fabrik oder Atomfabrik hat, nicht bewältigt werden können, wäre ich nicht dafür, dass sie herkommen. Und dann spricht er von den Arbeitsplätzen, die es nicht mehr gibt. Von denen in der Maxhütte, wo die Stahlkrise wütete, von denen bei der Braunkohleindustrie, die keine Kohle mehr fördert, von denen beim Aluminiumwerk, von denen beim Energieversorger Bayernwerk. Dionys Jobst ist hier nicht nur geboren und aufgewachsen. Er ist auch der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 220, Schwandorf-Cham, und Mitglied der CSU. Ich kümmere mich seit Jahren um den regionalen Arbeitsmarkt, sagt er. Und? Nachfolgeindustrien, Neuansiedlungen? Fehlgeschlagen. Ein Zweigwerk der BMW war im Gespräch, kam aber nicht. Welcher Unternehmer geht schon in eine Region, in der ständig demonstriert wird? Es ist so furchtbar, was wir mit uns machen. Das ist das Letzte. Polizeikontrollen weit draußen, Fußmarsch über Waldwege und Zufahrtsstraßen. Wo der Naturpark Oberpfalz endet, beginnt das Baugelände im Taxoldener Forst. Kahlschlag. Sonntagsspaziergang am Bauzaun. Die Böschung hinauf auf die künstlichen Wälle, dann einmal rundherum am grünen Gitter mit Stacheldraht entlang. Dahinter warten Wasserwerfer, im angrenzenden Wald verteilt die Hundertschaften weißer Helme. Keine Demonstration. Demonstrationen sind längst verboten im Bereich des Baugeländes. Ein Spaziergang, ein Ritual. Zu Hunderten kommen sie, Sonntag für Sonntag. Zeigen, dass wir noch da sind, sagen sie, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht unterzukriegen sind. Die obrigkeitshörigen Oberpfälzer, die Staatstreuen, die Katholischen. Ja, sagen sie, so hätten die uns gern. Und so waren wir wohl auch. Das Weiche an der Kleine ist die Masse. Ja, genau. Und wenn die zusammenhalten, dann kann nichts passieren. Ne? Wenn die Masse zusammenhält, die können es nicht überrumpeln. Und für dumm können sie uns auch nicht mehr verkaufen. Die Zeiten sind vorbei. Inzwischen haben wir wach. Wir brauchen lang, bis wir wach werden und bis wir uns rühren. Aber inzwischen haben wir wach. Und das haben die Gwen von Blockdorf. Die haben uns wachgerüttelt. Die haben gesagt, das darf es euch nicht fallen lassen. Gell? Nein, wir wollen es nicht. Und das geht ja. Wir wollen auch nicht den Staat zerstören, was die sagen. Das ist ja Wahnsinn. Wir wollen einfach, dass die einmal nachdenken und wenigstens 5 Jahre Denkpause einschalten. Vielleicht auch, weil was ihnen ist, passiert ja alle anderen was. Viel Bau haben sie abgeschaltet und so weiter. Werden sie ja selber aber hören. Das Katinon ist nicht einmal noch in Betrieb und ist schon hin. Ja, und ist alles 100% sicher. Und das sollen wir noch glauben. Wir glauben das nicht mehr, das ist vorbei. Wissen Sie was, wenn ich das sehe, weil die das mit der Polizei nach durchpeitschen wollen und durchdrücken wollen, dann ist das sowieso vermutlich gegen unser aller Willen. Ne? Und wenn sie das trotzdem machen, dann wissen wir, dass das gefährlich ist, weil anders können wir das nicht vorstellen. Dass weil mit dieser Brutalität wird Leute verhindern. Die gehen doch nicht umsonst auf die Stadt. Da stimmt doch schon was nicht mehr. Und vergnügen ist uns das auch nicht. Beileibe nicht, glauben Sie mir. Wir wissen bei Gott was anderes. Dass wir jeden Sonntag da hergehen und demonstrieren. Ne? Aber jetzt gehen wir auch schon nicht mehr. Waldspaziergang ist jetzt. Jetzt gehen wir auch nicht mehr demonstrieren, weil sonst haut uns der Strauß an ihrem Kopf. Besuch in Wackersdorf. Nicht einmal 4000 Einwohner zählt der Ort. Ein Dorf. Von dörflicher Idylle aber keine Spur. Kein historischer Marktplatz wie in Schwandorf, keine Barockkirche, keine alten Häuser, keine ausladenden Höfe mit geschnitzten Balkongeländern wie in umliegenden Dörfern. Wackersdorf ist von der Industrie geprägt, aber ganz ohne Fabrikanlagen, ohne Schlote. Anno Domini 1800, verzeichnet die Dorfchronik, stieß ein Schneider beim Brunnenbau auf Braunkohle. 117 Jahre später wurde dann beschlossen, das alte Dorf abzureißen. Es stand auf der Kohle. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann soweit. 1953 zog Wackersdorf um. Der Bergbau machte die Gemeinde reich. Noch in den 70er Jahren hatte der Ort die höchste Steuereinnahmekraft Bayerns. Der Bergbau machte die Gemeinde arm. 1982 war die Gegend ausgekohlt. Geblieben sind gewaltige Löcher, riesige Narben in der Landschaft und Arbeitslose. Hinter diesem kleinen Waldzipfel, links vom Schwarzenfelder Weg, sehen Sie auch schon das erste Eck von der äußeren Grundstücksumschließung. Das ist also der definitive Zaun, und zwar in der endgültigen Ausführung, so wie er später mal vorgesehen ist, zur Sicherung gegen gewaltsames Eindringen in die Anlage, wenn in der Anlage mal größere Mengen radioaktiver Stoffe lagern oder gehandhabt werden. Wir fahren jetzt das letzte Stück hoch zum sogenannten Roten Kreuz. Dr. Hennecke erklärt. 30 Ingenieure hören zu, blättern in bunten Kunstdruckbroschüren und vergleichen den Lageplan auf ihren Knien mit den abgetragenen und aufgeworfenen Erdmassen draußen. Langsam rollt der Reisebus über das gewaltige Baugelände, weicht Baufahrzeugen aus und Polizeibussen. Dr. Hennecke erklärt. Ja, ursprünglich war ja vorgesehen, hier als Einzäuning ausschließlich diese grünen Stahlsegmente zu verwenden. Und erst anlässlich der starken Demonstrationen im Januar, Februar vergangenen Jahres entschloss man sich, dann zusätzlich dieses Stahlgitter mit diesem sehr hässlichen Übersteigschutz zu armieren. Die Waldkante war. Die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen hat zur Besichtigung geladen, führt Erdarbeiten und Baugruben vor. Und vor allem den kilometerlangen grünen Zaun, der das gesamte Baugelände umschließt. Sicherheit aus Stahl und Beton, versehen mit NATO-Stacheldraht. Davor ein Graben, ein breiter baumloser Streifen aufgeschüttetes Ödland. Innen am Zaun entlang die Straße für Patrouillenfahrzeuge und Wasserwerfer. Die Ingenieure im Bus sind beeindruckt. Eine Atomburg, murmelt einer und nickt anerkennend. Die Ingenieure stellen Fragen, Sachfragen. In einer der Kunstdruckbroschüren steht, die DWK plane die Inbetriebnahme des Brennelemente-Eingangslagers für 1987. Dr. Hennecke lächelt. Na, sagt er milde, wir hatten wohl die Verzögerungen unterschätzt. Tja, diese Atomgegner. Missmutiges Kopfschütteln in der Runde. Sagen Sie das nicht, ohne die hätten wir nicht diese Auflagen. Die Atomgegner haben mit für den hohen Sicherheitsstandard unserer Anlagen gesorgt. Sie haben die deutsche Atomindustrie konkurrenzfähig gemacht auf dem Weltmarkt. Lachen. Dr. Hennecke hat einen Scherz gemacht. Er nickt zufrieden. Eine gute Gruppe, kein Gegner drin. Es gibt auch andere. Jugendgruppen zum Beispiel oder Schulklassen oder gar Politiker. Ganze Stadtratsfraktionen fährt die DWK über das Baugelände in Wackersdorf. Und für heikle Fälle und wichtige Leute macht sie Sonderprogramm. Für Rudolf Geißler zum Beispiel. Rudolf Geißler ist Geschäftsführer der Industriegewerkschaft Bausteine Erden in Regensburg. Und er ist Sozialdemokrat. Als der Bezirksparteitag der Oberpfälzer SPD sich gegen den Bau der WAA stellte, stimmte Rudolf Geißler nicht mit. Der Chef der Regensburger Baugewerkschaft dachte an die Arbeitsplätze. 4 Delegierte nur stimmten für die Wiederaufarbeitungsanlage. Das ist der DWK nicht entgangen. Die Einladung folgte prompt. Eine Reisegruppe wurde zusammengestellt, ein Flugzeug geschartert. Die DWK bezahlte. Zusammen mit Gleichgesinnten besichtigte Rudolf Geisler das Nuklearzentrum in La Hague, die französische Wiederaufarbeitungsanlage. Das Essen war vorzüglich, die Unterbringung First Class, die Information umfassend. Zum Abschluss der Reise baten die Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen ihre Gäste, weiterhin für die Errichtung der WAA in Wackersdorf einzutreten. Rudolf Geisler fuhr nach Hause. Er hatte viel gesehen, viel gelernt, vor allem über die Sicherheitsvorkehrungen der geplanten Atomfabrik in der Oberpfalz. Er war nach La Hague geflogen als Befürworter der WAA, mit einem Argument in der Tasche, den Arbeitsplätzen. Zurück kam er, von der DWK bepackt, mit vielen neuen Argumenten, als Atomkraftgegner. Richtig erschrocken war er in La Hague. So viele Risiken, so viele Unwägbarkeiten, so viel Unsicherheit hatte er dann doch nicht erwartet. Sicher, er wusste schon, Fortschritt hat seinen Preis und keine Technik ist völlig sicher. Aber das, was er in Frankreich gesehen und gehört hatte. Beim Bundesparteitag der SPD stimmte der Delegierte Geisler für den Ausstieg aus der Atomindustrie. Ich bin Herr Jochen und möchte euch alle auch noch mal ganz herzlich begrüßen. Ich bin verpflichtet, hier, also bitte bewerft mich jetzt nicht, ich bin verpflichtet, die Auflagen hier zu verlesen. Und zwar, erstens, Eltern und Kinder unter 12 Jahren. Ja, das steht hier so, das muss ich verlesen. Eltern und Kindern unter 12 Jahren wird verboten, einem eventuell bereits behördlich verbotenen Demonstrationszug zum Baugelände der WAA zu folgen. Einen Satz nur, damit ihr seht, wie die argumentieren. Da schreibt die Landesanwaltschaft in ihrer Eingabe ans Gericht, nach den bisherigen Erfahrungen mit militanten Gewalttätern muss damit gerechnet werden, dass die Kinder als Schutzschild, und jetzt hört zu, und damit gleichsam als verbotene Schutzwaffe im Sinne des Versammlungsgesetzes dienen sollen, wie dies bereits öfters bei Auseinandersetzungen der Fall war. Ich finde, das ist eine Riesensauerei. Und wenn Sie das nächste Mal Rentner oder Asylanten oder sonst wen auch nicht zulassen wollen, ihr kriegt uns nicht weg, es werden immer Leute kommen. Wackersdorf, Marktplatz. Also nochmal, Eltern und Kinder unter 12 Jahren. Dicht gedrängt stehen die Menschen im Schneetreiben. 8 Grad unter Null. Schneehöhe 60 bis 80 Zentimeter. Touristenwetter. Als erstes wird jetzt es ist der 26. Dezember. Weihnachten im Tschernobyl-Jahr. Der Wackersdorfer Marktplatz ist umstellt. Die Kundgebung der Bürgerinitiativen umringt von Polizei. Einlass nur für Fußgänger nach eingehender Taschenkontrolle an zwei schmalen Durchgängen zwischen Absperrgittern. Sehr geehrte Damen und Herren, meine lieben Freunde, Mitstreiter. Über dem Baugelände der WAA, 3 Kilometer entfernt, kreist der Hubschrauber. Demonstrationsverbot in der gesamten Region. Seit dem Morgen wandern große Gruppen von Spaziergängern in Richtung Bauzaun. Auf der Industriestraße, dem Zufahrtsweg der Baufahrzeuge zum Haupttor, ist aus den einzelnen Gruppen längst ein geschlossener Zug geworden. Eine verbotene Demonstration. Es liegen Erkenntnisse vor, hat ein Polizeisprecher gesagt. Gewalttätige Störer werden am Bauzaun erwartet. Also, sagen die Polizeistrategen, weiträumige Absperrungen, Kontrollen im Vorfeld. Sie stehen an den Autobahnen und winken auswärtige Fahrzeuge heraus, stoppen Busse aus München und Nürnberg und Salzburg, halten sie auf, durchsuchen sie, peinlich genau, stundenlang. Der gesamte Landkreis Schwandorf ist abgesperrt. Kaum ein Schleichweg bleibt offen. Am Waldrand sind weiß behelmte Hundertschaften aufgereiht. Vor dem Baugelände eine lichte Polizeikette. In weitem Abstand stehen die Uniformierten. Visier abgeklappt, Schild vorm Bauch, Knüppel in der Hand, Chemical Mace und Pistole am Gürtel. Einige mit Tränengasgewehr. Sie stehen mit dem Rücken zum Bauzaun, mit den Absätzen am Betongraben. Vor ihnen sammeln sich die Demonstranten. Von hinten schieben immer mehr nach. Die Vordersten rücken zurück, rufen nach hinten. Stopp! Halt, wollt ihr uns in den Graben werfen? Dann strauchelt der erste Polizist. Klappernd fällt sein Schild in den Graben. Einsatz. Vom Waldrand her setzt sich die erste Hundertschaft in Bewegung. Die Stockspitzen fahren vor, in Rücken und Bäuche und Nieren und Lenden. Die ersten Schreie sind erschrocken und schrill. Die nächsten überschlagen sich, wütend dann. Sie setzen sich fort in Wellen. Panik. Vorne der Zaun, hinten jetzt schon die zweite Hundertschaft im Laufschritt. Der nächste Polizist fällt in den Graben, ein paar Demonstranten über ihn. Wilde Flucht. Ein uniformierter Greiftrupp prügelt sich mittendurch. Der dritte und vierte Polizist fallen in den Graben. Dann die ersten Schüsse, kurz zum Trocken. Die Tränengasgranaten fliegen weit nach hinten in die Menge. Aus einem Waldstück kommt eine Gruppe schwarz gekleideter Jugendlicher, rennt nach vorn. NATO-Kampfstiefel, Lederjacken, Motorradhandschuhe. Die Menge teilt sich. Lass die Jungs durch, ruft ein älterer Herr im Sonntagsstaat. Die nächste Tränengasgranate wird im Schnee erstickt. Die dritte wird aufgehoben, fliegt zurück. Der Wind hat gedreht, steht den anrückenden Hundertschaften jetzt entgegen. Immer mehr schwarze Lederjacken sammeln sich vorne. Schneebälle fliegen, Holzstücke, Äste. Die Polizisten ducken sich hinter ihre Schilde. Ja, genau, sagt einer. Halt's die mal auf, dass die Leute in Ruhe heimgehen können. Die Schritte der Flüchtenden werden langsamer. Das Gedränge und Geschiebe nimmt ab. 100 Meter vom Bauzaun entfernt ist die Polizeikette stehen geblieben. Unsere Chaoten, schauen Sie mal. Eine Frau deutet nach vorn. Unsere Chaoten, wenn wir die nicht hätten. Suche nach Befürwortern. Der Bürgermeister von Wackersdorf ist für den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Dionys Jobst. Das CSU-Kabinett in München. Politiker. Und einfach ein Bürger, der dafür ist? Frage an den CSU-Fraktionsvorsitzenden Schwandorfs. Nein, sagt Rechtsanwalt Kaplitz. Fällt mir keiner ein. Ich kenne keinen. Dem DWK-Sprecher Hennecke fällt einer ein, gleich mehrere sogar. Zum Beispiel bei der Brauerei Schmidt in Schwandorf. Aber die stehen in Verhandlungen um die Belieferung der Kantine der WAA. Und dann ein Wirt. Aber da gehen die Herren von der DWK öfter essen. Ein Hotelier. Aber da wohnen die Gäste der DWK. Ein Tankwart. Aber da tanken Polizei und Bundesgrenzschutz. Schließlich der Vorsitzende der Jungen Union von Schwandorf. Ja, sagt Uwe Kass, ich bin für den Bau der WAA. Treffpunkt im Brauhaus Schmidt in Schwandorfer Marktplatz. Zu erkennen an den aufgesprühten Parolen an der Hauswand. Uwe Kass bringt Freunde mit. Einer von ihnen ist WAA-Gegner. Der wird vorgeführt wie eine exotische Erscheinung. Ja, sagt Uwe Kass, das gibt es sonst kaum noch. Dass WAA-Befürworter und Gegner an einem Tisch sitzen. Die Fronten sind so festgefahren, dass man eigentlich gar nicht mehr davon reden kann, aus welchen Gründen bist du dafür oder aus welchen Gründen bist du dagegen. Das ist nur noch die Tatsache, man ist dafür oder man ist dagegen. Es gibt ja schon Leute, die sagen, du bist dagegen oder du bist dafür, darum akzeptiere ich dich selber nicht mehr. Und das ist die Problematik. Eigentlich leben wir, die Befürworter, in einer wesentlich schwierigeren Lage als die Gegner. Denn die Gegner fühlen sich teilweise ja schon sehr stark angegriffen durch Sachen, die eigentlich sonst in einem Rechtsstaat selbstverständlich sein sollten. Wenn ich zum Beispiel sage, mich regen die Schmierereien oder sowas an den Häusern auf, dann gibt es Leute, die sagen, ja, was regen dich diese Schmierereien oder sowas auf? Das ist nur eine Sache oder ist nur eine Möglichkeit, wie man seinen Protest zum Ausdruck bringen kann. Aber wenn die an die Kirche oder an Privathäuser sowas schmieren, dann ist das schon sehr gefährlich. Dann grenzt es eigentlich schon an die Frage, was ist Demokratieverständnis oder sowas. Die erste Runde Bier kommt. Uwe Kass hebt seine halbe, schüttelt den Kopf. Es hat sich wirklich viel verändert hier, sagt er dann. Wissen Sie, früher gab es hier auch Probleme. Wir sind eine arme Gegend, Grenzgebiet, strukturschwach. Es gab immer Auseinandersetzungen. Aber es war noch nie so, dass man nicht mehr beieinander gesessen und angestoßen hat. Die Gräben sind so tief geworden, dass selbst beim Bier die Oberpfälzer Gemütlichkeit nicht mehr aufkommen mag. Befürworter und Gegner der WAA gehen inzwischen sogar in verschiedene Gasthäuser. Schmidt-Bräu in Schwandorf ist Befürworter. Waldgasthof Lorenz in Altenschwand, Gebiet der Gegner. Genauso die Brauerei Jakob in Bodenwöhr. Geteilte Welt. Dieser Hass, sagt Uwe Kass, als hätten wir Krieg. Besuch in einem Pfarrhaus. Wolfgang Rostek ist evangelischer Pfarrer in Schwandorf. Er wohnt in der Nähe der Bundesgrenzschutzkaserne, des Polizeihauptquartiers, des Hubschrauberlandeplatzes am Holzberg. Viele seiner Nachbarn arbeiten beim Bundesgrenzschutz. Wolfgang Rostek ist erklärter Atomgegner. Jeden Sonntag nimmt er an den Andachten am Baugelände teil. Ganz wenige nur suchen noch das Gespräch mit den Befürwortern, mit den Ordnungshütern. Pfarrer Rostek eben. Aber in den Gesprächen wird immer wieder deutlich, dass wir uns da nicht näher kommen. Wenn ich sage, also hier in solchen Situationen, wo Menschen sich an die Wand gedrückt fühlen und ihr Vertrauen in den Rechtsstaat verloren geht, bewirkt die Polizei etwas, wofür sie eigentlich gar nicht da ist in unserem Staat. Im Gegenteil, sie ist ja eigentlich dafür da, dass Recht geschützt wird. Aber wo plötzlich verschiedene Dinge aufeinandertreffen, die im einen Fall Recht sind, der Zaun muss beschützt werden, Besitzrecht, auf der anderen Seite aber ganz wichtige Dinge sind, die man nicht unbedingt mit Recht gleichsetzen kann. Vertrauen ist ein ganz wesentliches Moment in unserer Demokratie. Und wenn ich dadurch, dass ich Recht schütze, Vertrauen zerstöre, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo ich glaube, wir müssen Halt sagen. Wir müssen nochmal ganz neu nachdenken. Und ich habe den Eindruck, das ist nicht möglich. Es ist also nicht möglich, für Polizeiführer zu sagen, hier geht der Zug in eine ganz falsche Richtung ab. Hier wird was gefährlich für unsere Demokratie. Und deswegen können wir nicht mehr so weitermachen. Dann kommt halt immer wieder, wir haben ja unseren Auftrag. Verstehe ich. Das ist mir ganz klar. Nur, ich glaube, es ist eben auch eine Frage der Politik und der Demokratie. Ich erlebe immer nur auf die Tatsache, dass sich friedliche Demonstranten zunehmend vermischen mit Chaoten und sie decken. Die Reaktion darauf ist noch mehr Macht für die Polizei, noch bessere Ausrüstung, als ob das Problem löst. Wolfgang Rostek will nicht aufgeben, noch nicht. Er will es immer wieder versuchen. Er will mit Gesprächen, mit Reden und Zuhören neues Verständnis und Vertrauen schaffen, auf beiden Seiten. Er ist eben Pfarrer, sagt Karin Rostek, lächelt, zuckt mit den Schultern und erzählt von ihren Hoffnungen und ihrer Resignation. Erst dachte ich, wenn nur genügend Menschen rausgehen und zeigen, dass sie das nicht wollen, dann werden die schon ein Einsehen haben. Und dann zog ein hoher Bundesgrenzschutzbeamter einen Stock tiefer in das gleiche Haus ein. Und ich war bei den Räumungen dabei. Und irgendwo ziehen sich bei mir die Magennerven zusammen, sobald ich jemanden in Uniform sehe. Und als die eingezogen sind, und irgendwann habe ich den zum ersten Mal in Uniform gesehen. Und dann bin ich halt ein wenig zusammengezuckt und wir haben uns begrüßt. Und ich habe gesagt, mir wird halt ein bisschen komisch, es ist halt das erste Mal in Uniform. Und da sagt er ganz locker und ruhig, nein, es ist nicht das erste Mal. Bei der Räumung stand ich genau vis-à-vis. Und da hat es mich natürlich schon gebeutelt. Für mich war früher Polizei mehr so dieser Schutzmann. Also ich hatte so eine liebe und naive Erziehung und fand das auch alles irgendwie in Ordnung. Ja, so wirklich fast in die Richtung Freund und Helfer. Und davon ist halt überhaupt nichts übrig geblieben, aber gar nichts. Frontverlauf durch den Hausflur. Frontverlauf durch die Köpfe. Hör doch auf, sagt Wolfgang Rostek, das sind doch auch Menschen. Und die Politiker? Nichts gelernt von der Atombombe, sagt Karin Rostek. Nichts gelernt von Harrisburg, von Tschernobyl. Alles schon wieder zu lange her, zu weit weg. Bei Wackersdorf im Taxöldener Forst baut die Atomindustrie. Stoßstange an Stoßstange fahren die Lastwagen und Baufahrzeuge zum Gelände. Aufträge für die Bauindustrie. Arbeitsplätze. Neue Arbeitsplätze auch in Schwandorf. Hier baut der Freistaat Bayern. Das Amtsgericht wird erweitert und umgebaut. Es hat neue, schusssichere Fenster bekommen, eine neue automatische Eingangstür. Der ehemalige Jugendarrest wird zum Gerichtsgebäude ausgebaut und im geräumigen Hof entstehen aus Fertigteilen weitere Büros und Sitzungssäle. Zusätzliches Personal wurde eingestellt, Sekretärinnen und Justizwachtmeister. Auch im nahen Amberg wird gebaut. 13 zusätzliche Staatsanwälte brauchen neue Büros. Das Landgericht ist umgezogen ins Amtsgericht, das Amtsgericht in ein neues Bürohaus. Eine neue Strafkammer und eine neue Hilfsstrafkammer wurden eingerichtet. Auch hier neue Stellen für Richter, Justizwachtmeister, Bedienstete, Sekretärinnen. Es gilt, den Einsatz der personalverstärkten und neu ausgerüsteten Polizei in Wackersdorf, im Landkreis, in der gesamten Region zu bewältigen. Aus Tausenden von Verhaftungen resultierten Hunderte von Prozessen. Landfriedensbruch, Nötigung, schwerer Landfriedensbruch, versuchte Körperverletzung, versuchte Gefangenenbefreiung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Sitzblockaden, die Bauplatzbesetzungen, die verbotenen Demonstrationen, die Beschimpfungen, Rangeleien und Prügeleien mit der Staatsgewalt werden juristisch vermessen und gefasst. Baustelle Rechtsstaat in der Oberpfalz. Frühsommer, ein Jahr nach Tschernobyl. Es ist ruhiger geworden um Wackersdorf. Lange schon hat das Fernsehen nicht mehr die einschlägigen Bilder gebracht. Es fliegen keine Steine mehr am Bauzaun. Die Polizei verteilt Flugblätter und bittet zum Gespräch. Die Hundertschaften nehmen in größerer Entfernung Aufstellung. Hubschraubereinsätze sind seltener geworden. Seit ein tieffliegender Helikopter beim Bahnhof Altenschwand mit einem Triebwagen der Bundesbahn zusammengestoßen und abgestürzt ist, wird höher und vorsichtiger geflogen. Die Stereoanlage, die ein Bauer im Stall eingebaut hat, um die Kühe an Lärm zu gewöhnen, bleibt ausgeschaltet. Bei Antonie Gensken in der guten Stube. Ein Familienhaus in einem Schwandorfer Wohngebiet. Mit Terrasse und Vorgarten, schmiedeeisernem Zaun und sauber geplättelter Einfahrt. Am Garagentor ganz groß die Parole, keine WAA. Nicht von einer fremden Sprühdose. Hab ich selber gemacht, sagt Antonie Gensken und erzählt, wie sich die Nachbarn darüber ärgern. Mit denen war sie früher gut befreundet. Die waren zu Anfang auch gegen die Atomfabrik vor ihrer Haustür. Dann aber hat die Rentnerin Antonie Gensken 5 junge Leute von auswärts bei sich aufgenommen. Die hatten mit anderen gekämpft, bis die Polizei das Zeltlager abräumte. Antonie Gensken gewährte Asyl. Das ist Christenpflicht, sagt sie. Das war das Ende der Freundschaft mit ihren Nachbarn. Schade, sagt sie. Dann lacht sie und breitet die Arme aus. Aber ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Aus Schwandorf, Regensburg, Nürnberg, aus München, aus Berlin, aus Frankfurt. Sie wirft einen Umschlag auf den Tisch. Fotos. Bilder von Informationsständen und Veranstaltungen in fremden Städten. Bilder mit Antonie Gensken. Man kommt weit herum, wenn man sich einsetzt gegen die WAA, sagt sie fröhlich. Dann zeigt sie andere Bilder. Eine junge Frau mit schwerenden Brandwunden an den Armen, mit großen grünlichen und rötlichen Flecken an den Oberschenkeln. So sieht es aus, wenn man ins CS-Gas geraten ist. Die Tochter hat einen chronischen Lungenschaden, muss noch heute ständig Medikamente nehmen. Und dann noch das hier, sagt Antonie Gensken, räumt Fotos und Teetassen beiseite und legt einen Stapel Papier auf den Wohnzimmertisch. Im Namen des Volkes, die Angeklagte ist schuldig der Beleidigung. Sie wird zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen verurteilt. Es war ein ruhiger Tag am Bauzaun bei Wackersdorf. Ein Werktag, keine Demonstration. Eine Rodungsmaschine, ein paar Polizisten und einige Spaziergänger. Und da, ich unterhalte mich mit den Polizisten. Auf einen Schlag kommen zwei Polizisten, also zwei Hundeführer, mit zwei Hunden raus aus dem Wald in einem, also im Laufschritt direkt auf uns zu. Ich schreie noch, ja, um Himmels Willen. Und schon war der bei meiner Tochter auf der rechten Schulter, hang er da, der Hund, und hatte die Zunge heraus und so richtig geschnauft. Ich hatte so viel Angst gekriegt, dachte mir, wenn der dazu beißt. Ich kann es nicht sagen, ich war fix und fertig in dem Moment. Und habe da, was ich geschrien habe, weiß ich auch nicht mehr. Dann hat der Hundeführer den Hund von meiner Tochter weggerissen und ging wieder im Laufschritt auf einen jungen 18-jährigen Mann los. Der stand auch irgendwo so 5-6 Meter von meiner Tochter weg. Und dieser Mann ist von dem Hund angesprungen und gebissen worden. Da ist Blut gespritzt. Und das habe ich auch noch gesehen. Und dann weiß ich nur noch, dass ich in einer solchen erregten Zustand kam und ich habe geschrien und habe geschrien, ich möchte einen Einsatzleiter haben, gebt mir eure Pässe, zeigt mir ich möchte eure Namen und das ist ja allerhand. Ich komme ja vor wie im Dritten Reich, dass sind die Leute vergast und von Hunden angegriffen worden. Ja, sind wir denn schon wieder so weit? Und habe mich so richtig erregt und dann weiß ich nichts mehr. Bin ich dann zusammengebrochen und bin dann vom Roten Kreuz abgeholt worden und war 4 Tage im Krankenhaus, musste Infusionen kriegen und ich hatte also schwer mit dem Herz und Nerven zu tun, war auch anschließend ein Vierteljahr in nervenärztlicher Behandlung auf diesen Fall hin. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen, ich habe nur noch Hunde gesehen und das habe ich heute noch, diese Zustände. Das ist ganz, ganz schlimm. Nazischweine, soll sie gerufen haben, bevor sie ohnmächtig wurde. Antonie Gensken kann sich nicht erinnern, aber die Polizisten haben es so ausgesagt vor Gericht. Nazischweine. Eine Beleidigung. Die Polizisten erstatten Strafanzeige. Ich habe natürlich als Kind auch so allerhand erlebt, noch im Dritten Reich. Ich habe erlebt, wie in einem Bauernhof ein Mann, also der Besitzer, angefallen worden ist 1936 von der Gestapo. Das habe ich miterlebt. Auch von zwei Hunden angefallen und ist dann wegtransportiert worden. Und es war für mich als Kind schon so ein fürchterliches Erlebnis mit Hunden, sodass ich immer schon Angst habe vor Hunden. Und da passiert mir das da draußen im Wald, dann dieses Erlebnis ist wie ein roter Faden durch mein Leben gegangen. Ich habe da oft wieder dran denken müssen an diese Zeit damals. Und dann habe ich das gesagt, wie im Dritten Reich, jetzt wären wir schon von Hunden angefallen, fehlt nur noch, dass wir vergast werden. Das habe ich gesagt und habe natürlich schon richtig rausgeschrien. Beleidigung. Notwehr war das nicht, urteilt der Richter und begründet, die Beleidigung von Personen kann allgemein niemals ein geeignetes Mittel zur Abwehr eines Angriffs darstellen. Ihr Rechtsanwalt zuckt die Schultern. Sie hätte wohl draufschlagen sollen, das wäre dann Notwehr gewesen. Antonie Gensken erstattete Anzeige gegen die Hundeführer der Polizei. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Forsthaus Bodenwöhr. 8 Kilometer Luftlinie vom Bauplatz der Wiederaufarbeitungsanlage. Besonders günstig gelegen, sagt Förster Klaus Pöhler, genau in der Abgasfahne bei Westwind. Gespräch über Veränderungen. Es hat sich Grundlegendes geändert. Man fängt an und will sich zuerst sachkundig machen. Also fängt man an und liest sich in Bücher rein. Und wenn man sich dann so in die Geschichte hineingelesen hat und wenn man dann vieles versucht hat zu begreifen, dann ist natürlich klar, dass man dann auch einen ganz anderen Blick kriegt zu Gorleben, zu Brockdorf oder zu irgendwelchen anderen Atomanlagen. Man kann die Leute dann verstehen und man fühlt sich ja irgendwie dann solidarisch mit diesen Leuten, die da oben auch ihren Widerstand tragen, auch ihren Ärger und ihr, was alles so dazugehört, die ganzen Randerscheinungen mittragen, das Verständnis für Leute in anderen, sagen wir es mal, ruhig Krisengebieten ist also auf jeden Fall nicht nur geweckt, sondern es ist also voll da. Der Konflikt um die Atomfabrik in Wackersdorf hat nicht nur äußerlich das Gesicht der Region verändert. Auch die Menschen sind nicht mehr dieselben. Seit Jahren demonstrieren Hunderttausende gegen das Atomprogramm, sagt Klaus Pöhler. Es wird weitergebaut. Dann fragt man sich, wenn die Bürger dann dagegen sind, was sollen sie eigentlich noch machen? Gewalt wollen sie auch nicht. Aber sie bekommen jetzt ja vorgezeigt in der Presse, dass nur Gewalt über die Mattscheiben flimmert und Gewalt in den Tageszeitungen auf den Titelblättern Berücksichtigung findet. Die BI Schwandorf bleibt friedlich, aber es gibt genug Leute, die sagen, so kommt sie überhaupt nicht mehr weiter. Wenn da was bewerkstelligen wollt, dann müsst ihr was anderes anfangen. Und dass wir es anders anfangen müssen, ist klar, aber auf keinen Fall Gewalt. Ne? Als der Klaus und ich geheiratet haben, haben wir halt auch gedacht, wir führen also eine ganz normale Ehe, so jeder viel zusammen und wir treiben also Sport miteinander, pflegen unsere Hobbys, pflegen unsere Freundschaften und lassen es uns einfach gut gehen. Konsum, ne, war also so schon wichtig, ne, ein schönes Auto zu fahren, schöne Reisen zu machen, einfach zu leben, möglichst wenig Probleme sich zu schaffen und so war das früher. So waren auch unsere Bekannten, die waren ja wie wir. Wir haben uns verändert. Durch diese Veränderung haben wir dann andere Leute kennengelernt. Ich muss sagen, ich finde also den Freundeskreis jetzt besser, weil ich mich natürlich selber also verändert habe. Automatisch finde ich das besser. Wir haben also wahnsinnig viel dazugelernt, auch von den anderen. Die Toleranz vor allen Dingen. Ich war früher lange nicht so tolerant. Also es war für mich so, man hat schon mal, naja, wie schaut denn der aus und so, ne? Das gibt es halt nicht mehr, im Gegenteil. Halt verteidigt man gerade auch Leute, die anders gekleidet sind, andere Haarfarben haben als mir oder einfach chaotisch zum Teil aussehen, für also den normalen Bürger. Die verteidigt man halt, weil man sagt, wichtig ist, was der im Kopf hat und im Herz, nicht mehr das, wie er nach außen aussieht. Und so hat sich das auch verändert. Wie gesagt, es hat sich, also wir haben aus Amerika Leute kennengelernt, aus England. Es macht also einen wahnsinnigen Spaß, dann mit denen beieinander zu sitzen. Und wir freuen uns auch immer, wenn die kommen. Also es ist nicht so, dass das eine Belastung ist, aber es ist total anders wie früher. Demonstrationen sind verboten. Sitzblockaden sind bereits Gewalt. Die Gewaltdiskussion ist ein Grabenkrieg geworden. Wir wollen keine Gewalt, sagt Gisela Pöhler. Aber alles, was wir tun, wird zur Gewaltanwendung erklärt. Ziviler Ungehorsam ist nicht vorgesehen. Demonstrieren, sagt sie dann und lacht. Demonstrieren bringt zwar schon lange nichts mehr, aber wenn es denn zur Gewalt erklärt wird, dann werde ich weiter demonstrieren gehen. Lacht und wundert sich. Vor 5, 6 Jahren, sagt sie, hätte ich so etwas nie gesagt. Ich glaube, dass ich größer und wesentlich stärker geworden bin. Vorher glaube ich, dass ich so ein Massenmensch war, ne? Der so mit der Masse Mensch mitgeschwommen ist, einer von 1000 kleinen Stecknadeln war, die sich treiben haben lassen. Jetzt glaube ich, dass ich in dem Strom drin stehe und dass zwar rechts und links an mir vorbeiströmt, aber ich stehe da, habe meine Position, bin auch bereit, sie zu verteidigen. Ich sage immer mit klaren Zähnen, ne? Einmal mit etwas kräftigeren, verbaleren Worten, dass man einfach sagt, man wehrt sich jetzt und ist auch bereit dafür, dann die Probleme, die dadurch entstehen, auf sich zu nehmen. Das bleibt einfach in Moll und geht nicht auf die Die Katja spielt nach Ende der Meditation, kann es also machen, sie spielt also die Meditation. Zäune überall. Wackersdorf, ein Lehrstück. Langzeitbeobachtungen von Florian Schwinn. Es sprach Christian Brückner. Tontechnik Jonas Bergler und Sven Schmeier. Assistenz Sabine Ranzinger. Regie Wolfgang Bauernfeind. Sie hörten eine Produktion des Senderfreies Berlin mit dem Deutschlandfunk und dem Westdeutschen Rundfunk. Bearbeitung Axel Scheibchen, Redaktion Wolfgang Schiller. In einer Woche senden wir Welcome to Hell, warum der G20-Gipfel im Desaster endete. Und in zwei Wochen hören Sie die dritte Folge unserer Reihe Deutschland 1988, Trüffelschweine im Datendickicht, die Hacker, Volkssport oder Computerkriminalität.